bergauf. Dann gibt es kein Limit. Und gibt es kein Limit, dann lösen sich Schranken. Und lösen sich Schranken, verschwimmen die Grenzen. Und fehlen die Grenzen, da geht's um die Freiheit zu warten, die Freiheit zu gehen. Die Freiheit, um sich zu entscheiden, von allem befreit. We'll be right back.

into the spaceways from an impossible direction comes a satellite, not of man's making. Just as you did, you define what must be done.

Thank you. Kennedy. Wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Kennedy. Seafood.

Et quand il regardait autour de lui, tout le monde était assis. C'est l'histoire. Prévenu de pas traîner. C'est l'histoire d'un garçon. Ses parents l'avaient prévenu de pas traîner toutes les nuits dans les discos. We'll be right back.

so hungry now, full of desire. Oh,